willkommen zum Podcast mit dem Thema Stadt und Rassismus und den Gästen Torben Mecke. Moin. Diana Hussi. Hallo. Und Julia Bootsmann. Hi. Ich bin Henrik zu Horst und wir befassen uns heute mit dem Projektgebiet im Kennedy-Viertel in Oldenburg. Das Kennedy-Viertel hat ein eher schlechtes Image und ist bekanntlich der Angstraum Oldenburgs. Aufgrund eines Zeitungsartikels in der Lokalzeitung NWZ, welches die Thematik behandelt, sind wir auf folgende Frage gestoßen. Handelt es sich beim Kennedy-Viertel wirklich um einen Angstraum oder ist die Unterstellung eine rassistische Reaktion auf die dort lebenden fremden Kulturen? Erstmal möchte ich euch vorab ein paar allgemeine Infos zum Kennedy-Viertel geben. Das Kennedy-Viertel wurde in den 1960er, 1970er Jahren vom Bund, dem Land Niedersachsen und der Stadt Oldenburg als ein Demonstrativbauvorhaben errichtet, um Landesbedienstete und kinderreiche Familien unterzubringen. Basierend darauf ergaben sich drei Leitideen für das Viertel, zum einen den Zeilenbau, viel Abstandsgrün und genügend Freiraum, was man heute auch noch gut erkennen kann. Das Kennedy-Viertel wurde außerdem in das Städtebauförderprogramm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf soziale Stadt aufgenommen. Genau, das erstmal zum Allgemeinen. Da wir uns hier mit dem Thema Angstraum und Rassismus befassen, stellt der Themenbereich Migration ja auch einen wichtigen Faktor dar. Das hat natürlich enormen Einfluss auf die soziale Struktur des Kennedy-Viertels. Diana, könntest du einige Dinge zur sozialen Struktur erzählen? Ja, zur sozialen Struktur des Kennedy-Viertels gibt es einiges zu erzählen, da die generell sehr auffällig ist. Aber bevor ich anfange, will ich erwähnen, dass wir gleich viele Zahlen zu hören bekommen und ich mich lediglich auf vergangene Daten beziehe. So, wir springen jetzt mal ins Jahr 1999. Da lebten ca. 2200 BewohnerInnen im Kennedy-Viertel. Davon waren rund 17% migrantisch, vor allem arabischer, kurdischer und russischer Herkunft. Besonders der Teil der OsteuropäerInnen war sehr hoch. Von den eben genannten 17% MigrantInnen waren 27% osteuropäisch. Erst erstmal zu den Kulturen. Darüber hinaus war auf der anderen Seite die Familienstruktur sehr nennenswert. Es handelte sich um sehr kinderreiche Familien, die zugezogen sind. Das Kennedy-Viertel hat nämlich durch den Zeilenbau bzw. die Sozialbauwohnungen großen leistbaren Wohnraum für große Familien leisten können, die woanders keinen Wohnraum bekommen haben. Das führte natürlich zu einer enormen Konzentration der Spätaussiedler im Viertel, denn viele dieser Familien waren Sozialleistungsempfänger. Im Jahre 1998 war der Anteil dieser im Viertel bei 30%, während die in Oldenburg insgesamt bei 6,8% lag. Die Erwerbslosenquote im Kennedy-Viertel in dem Jahr lag ebenfalls über dem Oldenburger Durchschnitt. Somit ist eine hohe Armutsrate schlusszufolgern, aber auch auf eine hohe Kinderarmut zurückzuführen. Das ist besonders wichtig zu erwähnen, da gerade die generationsübergreifende Übergabe des Rufes eine präsente Rolle spielt. Denn die Sozialstruktur sieht heute nicht unbedingt anders aus. Wobei das jetzt mehr nach eigener Wahrnehmung geht und ich dafür keine Daten habe, aber uns ist das in der Feldforschung im Rahmen des Studiums aufgefallen. Du hast eben die räumliche Konzentration dieser, ich sag mal, statusschwächeren Menschen erwähnt. Das führt doch auch sicherlich zu sozialen Spannungen im Zusammenleben im Viertel, oder? Auf jeden Fall. Und die Ursprünge sind gerade auf die Sozialstruktur in der Zeit, also den 90ern und den 2000ern, zurückzuführen. Es hat sich durch diese Konzentration immer mehr eine einseitige Struktur der Bewohnerschicht ergeben. Und die einseitige Bewohnerschicht, die nun mal sozial schlechtere Verhältnisse hat, bringt natürlich dann auch die gleichen Probleme mit sich, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, vor allem bei Jugendlichen, Alkoholismus, Drogenkonsum, Gewaltbereitschaft, Vandalismus und so weiter. Diese schlechteren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse betreffen nun mal mehr migrantische BewohnerInnen, die eben nicht dieselben Chancen auf dem Arbeits- oder Wohnmarkt haben wie inländische Personen. Diese Probleme wurden also oft mit verschiedenen Kulturkreisen konnotiert und dahingehend hat die unzureichende Kenntnis über fremde Kulturkreise für Spannungen gesorgt. Ältere und langjährige BewohnerInnen waren unzufrieden mit den sprachlichen und kulturellen Verständnisproblemen, weshalb diese dann weggezogen sind, weil sie es sich einfach leisten konnten. Der Umzug war also die erste Lösung, da nur eine geringe Bereitschaft da war, sich mit den anderen Kulturen auseinanderzusetzen oder sie kennenzulernen. Okay, Dankeschön. Ich denke, wir haben nun ein grobes Verständnis über die soziale Entwicklung des Ortes. Nun möchte ich an einen anderen NWZ-Artikel anknüpfen, der die Motivation des Podcasts ist und das Viertel als Angstraum bezeichnet. Der Artikel wurde am 11.04.2007 veröffentlicht und greift eine Analyse der Kriminaldaten aus dem Jahre 2005 auf. In dieser wurden 848 Personen befragt, ob es in ihrem Wohnumfeld eine besondere Gegend gibt, wo sie tagsüber oder bei Dunkelheit nicht alleine hingehen würden. Das Kennedy-Viertel wurde am häufigsten genannt. Auch außerhalb des Wohnumfeldes wurde das Kennedy-Viertel als Angstort betitelt. Hat die soziale Struktur was mit dem Ruf zu tun? Das ist die Frage, der wir hier heute auf den Grund gehen wollen. Doch vorher sind Begrifflichkeiten noch einmal zu klären. Das Viertel wird, wie wir bereits mitgekriegt haben, von den Medien und der Gesellschaft als Angstraum bezeichnet. Doch was macht den einen Raum überhaupt zu einem sogenannten Angstraum? Und also wie ist das zu verstehen? Julia, magst du uns dazu etwas erzählen? Ja, ich kann euch tatsächlich dazu einiges sagen. Dabei ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass ich mich hier auf die Definition vom Niedersächsischen Landeskriminalamt beziehe. Also zu Beginn teile ich das Wort Angstraum erstmal in seine zwei Bestandteile, also einmal in die Angst und einmal in den Raum, damit ihr das ein bisschen leichter verstehen könnt. Also die Angst ist eine individuelle und subjektive Emotion des Menschen. Es handelt sich eher um ein unbestimmtes Gefühl, welches halt allein durch den Gedanken an eine mögliche Bedrohung ausgelöst werden kann. Angst beruht somit also auf dem Schutzmechanismus des Menschen. Beim Raum unterscheiden wir zwischen zwei Arten, und zwar einmal dem sozialen und dem physischen Raum. Der physische Raum befasst sich einmal mit dem körperlichen und dem materiellen, also mit dem Gebauten und mit dem Umbauten. Mit dem Umbauten meint man zum Beispiel so Freiflächen. Der soziale Raum wird durch die Aneignung der AkteurInnen, deren Handlungen und vom Kapital in Form von Dienstleistungen konstruiert. Man kann sagen, dass sich beide Arten von Raum gegenseitig beeinflussen, die Aktionen und Handlungen jeweils das Aussehen bzw. das Körperliche und Materielle bestimmen und der physische Raum wiederum Auswirkungen auf das Verhalten des Menschen hat. Okay, danke, das war verständlich. Und magst du auch einmal erläutern, wie ein Angstraum in der Praxis entsteht? Ja, also zu Beginn muss ich erwähnen, dass Angst in Anführungsstrichen nur auf einen Raum projiziert werden kann und tatsächlich nicht von diesem produziert wird. Der Raum wird wiederum sozial produziert, wie ich bereits vorhin halt erwähnt habe. Das heißt, er wird von den Handlungen verschiedener Personen hergestellt. Gleichzeitig wirken sich diese Handlungen auch wieder auf den Raum aus. So lässt sich halt eine wechselhafte Beziehung erkennen. Somit können wir halt schlussfolgern, dass allein der Gedanke an mögliche negative bzw. kriminelle Handlung halt dieses Gefühl von Angst kreiert. Okay, du hast den Gedanken an kriminelle Handlungen erwähnt. Kriminell sein oder Kriminalität, das sind ja zwei starke Wörter. Das löst bei jedem Menschen ein Gefühl von Bedrohung aus. Jetzt stellt sich mir die Frage, inwiefern nur das Gefühl von Bedrohung das Image eines ganzen Ortes prägen kann. Kannst du uns dazu mehr erzählen? Ja, kann ich tatsächlich. Hier geht es dann um die Kriminalitätsfurcht. Also die Kriminalitätsfurcht stellt eine Variante des Gefühls der Bedrohung dar. Sie setzt sich aus drei verschiedenen Faktoren bzw. Arten zusammen. Erstens einmal aus der emotionalen Reaktion auf kriminelle Ereignisse. Zweitens die Einschätzung des persönlichen Risikos, also die Wahrscheinlichkeit, das nennt man auch kognitive Kriminalitätsfurcht. Und drittens das Verhalten zum Schutz vor Kriminalität, also dieser Schutzmechanismus, den ich auch bereits vorhin erwähnt habe. Das kann man auch konative Kriminalitätsfurcht nennen. Zudem gibt es halt auch noch die expressive Kriminalitätsfurcht, welche halt die Furcht vor Kriminalität jedoch gleichzeitig auch die Unzufriedenheit mit dem Umfeld ausdrückt. Diese Faktoren werden wahrscheinlich bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt sein, oder? Das Verhalten von Menschen kann die eigene Wahrnehmung und somit halt auch die Kriminalitätsfurcht beeinflussen. Wie diese beiden beeinflusst werden, hängt wiederum von der eigenen Wahrnehmung einer Situation und der Interpretation dieser ab. Es handelt sich also, wie schon gesagt, um ein subjektives Sicherheitsgefühl. Das subjektive Sicherheitsgefühl wird zudem durch die Abwesenheit von sozialer Kontrolle und der Erosion gemeinsamer Werte erschüttert. Auch rasante Veränderungen des sozialen, ökonomischen, politischen oder auch des kulturellen Lebens führen halt zu einer Kriminalitätsfurcht, da hier halt wieder die Angst vor dem Fremden entsteht. Und inwiefern kann der Raum die Kriminalitätsfurcht begünstigen? Also die Kriminalitätsfurcht kann natürlich durch die Strukturen des Ortes halt erhöht bzw. halt auch beeinflusst werden. Das Fehlen von zum Beispiel sicherheitsrelevanten Aspekten wie zum Beispiel einer guten Beleuchtung verstärken den Effekt, da man aufgrund des Fehlens dieser Aspekte dieses Risiko möglicher Straftaten halt höher einschätzt. Mögliche Aspekte, die halt die Furcht und somit die Wahrnehmung als Angstraum verstärken, können zum Beispiel die Sichtbarkeit oder Einsehbarkeit in einem Raum sein, die Belebtheit des Raums oder auf sozialdemografischer Ebene ein hoher MigrantInnenanteil. Es gibt natürlich noch weitere Aspekte. Ich habe diese jetzt mal beispielhaft erwähnt, damit man sich da etwas drunter vorstellen kann. Zum Schluss sollte ich aber sagen, dass es eigentlich die Aufgabe der Planung ist, halt einen Raum zu schaffen, in dem man sich sicher fühlt und halt dieses Sicherheitsgefühl hat. Du hast eben den hohen MigrantInnenanteil als Faktor erwähnt, welches das subjektive Sicherheitsgefühl bedroht. Gerade im Kennedy-Viertel haben wir, wie bereits erwähnt, einen sehr hohen Anteil an MigrantInnen. Steckt dahinter eine Parallele? Ich würde sagen, definitiv. Wenn man sich zu dem Thema die Sozialforschung anschaut, dann merkt man auch ganz schnell, dass das subjektive Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht besonders in Sachen Migration eine große Rolle spielen. Hier würde ich jetzt mal vermuten, dass Fremdenfeindlichkeit auch Thema ist. Okay, könntest du Fremdenfeindlichkeit vielleicht noch einmal erklären? Also um das zu verstehen, müssen wir das Wort auch wie beim Angstraum auseinanderpflücken. Fremdenfeindlichkeit, beziehungsweise auch Xenophobie genannt, beschreibt die Angst vor Fremden. Xeno bedeutet Fremder oder Gast und Phobie bedeutet Angst. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt der Begriff Fremdenfeindlichkeit die ablehnende und feindselige Haltung gegenüber allem, was den vertrauten Lebensumständen als fremd und deshalb bedrohlich empfunden wird. Also kurz und knapp, fremd ist alles, über deren Existenzweise wir selbst nicht genügend wissen. Das ist aber nichts Neues, denn Fremdenhass ist ein Menschheitsphänomen. Es existierte leider schon immer, denn es wurden immer und überall Fremde vertrieben, abgedrängt oder vernichtet, wie beispielsweise in der NS-Zeit. Das klingt nach einer schlüssigen Definition und nach einem evolutionsbedingten Urinstinkt, den der Mensch leider entwickelt hat. Aber gerade heutzutage sollte sich da doch etwas an der Einstellung geändert haben, oder nicht? Ich würde sagen nicht, denn gerade heute handelt es sich nicht mehr um einen temporären Aufenthalt der sogenannten Fremden. Der Philosoph Georg Semmel sagte einst, der Fremde ist nicht der Wandernde, der heute kommt und morgen geht, sondern der, der heute kommt und morgen bleibt. Und ich denke, das Zitat beschreibt gut, warum viele Menschen auf die Anpassung von Migrantinnen bestehen, da sie nichts Fremdes in ihrer Lebensumwelt haben wollen. Und wie wir ja gerade am Beispiel des Kennedy-Viertels sehen, positive Entwicklung und viel Mühe zur Besserung werden außer Acht gelassen und ein ganzer Raum wird trotz dessen immer noch gemieden. Okay, eben einmal zur positiven Entwicklung. Ist sie denn wirklich erkennbar im Viertel? Wenn ja, wieso besteht dann dieser schlechte Ruf denn dann noch? Torben, magst du uns dazu was erzählen? Auf jeden Fall. In einem Interview, was wir geführt haben, haben mehrere Personen erwähnt, also diese Interviews haben wir vor Ort im Viertel geführt, dass sie das Kennedy-Viertel heute als angenehmen Ort und eher geselliges Viertel wahrnehmen, während man sich vor einigen Jahren, also zur Zeit dieses Artikels, was unsere Motivation für diesen Podcast war, was wir anfangs erwähnt haben, während man sich zu dieser Zeit kaum noch auf die Straße getraut hat. Und das steht ja eigentlich im deutlichen Widerspruch zu dem Ruf. Und in den Interviews haben wir auch gefragt, ob dieser schlechte Ruf eventuell durch die verschiedenen Kulturen entsteht. Eine Person antwortete daraufhin, ja, das wäre der einzige Grund, der mir einfällt. Und eine andere Person sagte, dass der Grund für den schlechten Ruf und die Spannungen die vielen verschiedenen Kulturen und damit verbundenen mitgebrachten Werte sind. Und es ist nun mal ja leider so, dass mehrheitsgesellschaftlich Migration relativ schnell mit sozialen und sozioökonomischen Problemen verbunden wird, wozu besonders Kriminalität und Unsicherheit zählen. Das zeigen beispielsweise auch empirische Ergebnisse. Herr Oberwittler hat in seiner Forschung zum Thema Unsicherheit und Unordnung in Großwohnsiedlungen aus dem Jahre 2017 erkannt, dass die Präsenz und die Wahrnehmung von fremden Minderheiten in Zusammenhang mit höherer Kriminalitätsfurcht steht. Okay, wir haben ja eben einiges zum Thema Fremdsein gehört. Um Umkehrschluss sind wir für die migrantischen BewohnerInnen genauso fremd. Was ist denn die Ursache für dieses einseitige Denken unsererseits? Ursächlich für diese Wahrnehmung könnte ein kulturell geformtes, ethnozentrisches Normverständnis sein. Also eine Sichtweise, die ausschließlich nur Europäisches versteht oder verstehen will. Es wird angenommen, dass die Wahrnehmung von kulturell unterschiedlichen Handlungsweisen verunsichert, also Unbekanntes wirkt unberechenbar und nicht normal. Abgesehen davon haben wir darauf basierend eigene Entschlüsse auch gezogen. Wie wir bereits wissen, drückt Fremdsein meistens im sozialen Raum die Position marginalisierter Gruppen aus, also sozial benachteiligter Menschen. Bezogen auf das Kennedy-Viertel, in der die Bewohnerschicht mittlerweile so einseitig ist, dass die Privilegierten eine Minderheit darstellen, dachten wir uns, dass es beim Begriff der Fremdheit zu einem Bedeutungswechsel kommt, beziehungsweise Stigma in migrantisch geprägten Wohngegenden entstigmatisiert werden. Das bedeutet, dass dann die inländischen Personen bzw. in dem Fall die Deutschen vor Ort sich fühlen wie die Fremden. Dass die Weißen in ihrem eigenen Land an einem Ort eine Minderheit darstellen, scheint bei ihnen nicht wirklich gut anzukommen. Genau, und der Weiße, der sich selbst oben sieht und andere abwertet, der kann das auch überhaupt nicht ab. Und das wäre im Prinzip auch schon unsere Überleitung zum Thema Rassismus. Kannst du einen Unterschied zum Thema Fremdenfeindlichkeit schaffen? Ich kann es auf jeden Fall probieren. Fremdenfeindlichkeit ist, wie wir bereits von Diana erfahren haben, die feindselige Haltung gegenüber allem, was uns nicht bekannt und somit als bedrohlich wahrgenommen wird. Sie richtet sich gegen Menschen, die durch Religion, Hautfarbe, Nationalität und Kultur von der eigenen Lebensumwelt quasi sich unterscheiden. Fremdenfeindlichkeit gegen die Religion wäre hier zum Beispiel als Antisemitismus zu definieren und gegen die Nationalität, Hautfarbe, Kultur und Herkunft als Rassismus. Kurz gesagt ist Rassismus eine Art der Fremdenfeindlichkeit. Also ist Rassismus eine gewisse Subkategorie der Fremdenfeindlichkeit zu verstehen. Kannst du diese Art der Diskriminierung etwas näher erläutern? Ja, dabei geht es vor allem um die Schaffung des eigenen Selbstwertes durch die Abwertung anderer. Dabei muss man heute aber aufpassen, ein offensichtlicher Rassist will so niemand mehr sein. Es werden vor allem kulturelle Merkmale abgewertet, wie zum Beispiel Religion, Nationalität, aber auch Kleidungsstile oder das Verhalten in der Öffentlichkeit und oder auch biologische Merkmale, wie zum Beispiel die Hautfarbe. Diese Art der Diskriminierung lässt sich jedoch bereits als rassistisch klassifizieren. Und genauer beschreibt dieses der sogenannte rassistische Dreiklang. Wenn ich da einmal einhaken darf, was ist denn der rassistische Dreiklang? Ich probiere das einmal zu erklären, das ist ein bisschen komplizierter und danach fasse ich das nochmal zusammen. Zunächst wird in diesem Dreiklang eine Ideologie verfolgt. In dieser Ideologie wird zunächst die Vorherrschaft weißer Menschen etabliert und gesichert. Weißen Menschen werden Werte wie entwickelt, zivilisiert, modern und erwachsen zugeordnet, während man Nicht-Weißen Werte wie unterentwickelt oder nicht zivilisiert, traditionell oder kindlich zuordnet. In dieser Ideologie stehen die Weißen ganz oben in der Rangordnung, gefolgt von Asiaten und an letzter Stelle sind die Schwarzen und indigenen Menschen. Der nächste Part dieses Dreiklangs beschreibt die rassistische Struktur. Dabei wird eine Differenz der Menschen konstruiert, also es findet eine Kategorisierung statt. Man kann dies auch als Fremdmachen beschreiben. Das kann teilweise ohne sichtbare Unterdrückungshaltung oder Brutalität stattfinden. Privilegierte, muss man dabei wissen, können niemals Opfer dieser Verhältnisse sein. Also das heißt, jemand, dessen Hautfarbe weiß ist, kann nicht wegen seiner Hautfarbe diskriminiert werden. Diese Strukturen zu überwinden ist gesellschaftlich schwierig, da die Strukturen seit Jahrhunderten in den Köpfen der Menschen etabliert wurde. Der dritte Teil dieses Dreiklangs ist der Prozess. Dabei kann man heute vor allem von Kulturrassismus sprechen. Hier beziehen sich Rassisten nicht mehr offensichtlich auf biologische Merkmale, sondern eher auf kulturelle. Man kann hier auch von einem Neorassismus sprechen. In Nordamerika herrscht zum Beispiel vornehmlich weiterhin Rassismus, der sich auf biologische Merkmale, also die Hautfarbe, bezieht, also gegen People of Color. In Deutschland kann man einen weiteren Zweig in den Prozess einordnen, nämlich den der Migrantisierung. Dabei geht es vor allem um die Frage der Herkunft und den Migrationshintergrund. In der Regel wird dies auf den Islam bezogen und dies wird wiederum als fremde Kultur verstanden, somit fremdgemacht und abgewertet. Und um das jetzt zusammenzufassen, für die Leute, die uns hier zuhören, es geht um Zuschreibung, also Kategorisierung, gefolgt von einer Abwertung, da die menschliche Wahrnehmung Muster sucht und daraus resultiert eine Ausgrenzung. Dies ist unter dem Gesichtspunkt von Machtkonstruktion zu verstehen. Okay, rassistische Klassifizierungen bilden sich offensichtlich in allen möglichen Lebensbereichen ab. Doch besonders auch in unseren Städten, denn gerade dieser Raum wird als Dimension angesehen, in dem Machtkonstruktion erzeugt werden. Wer kennt es denn nicht? Der privilegierte Weiße oder die privilegierten Weißen leben hauptsächlich in ruhigen, schönen, teuren Gegenden, während marginalisierte Gruppen wie etwa migrierte Personen und statisch schwache Menschen keinen Zugang zu solchen Vierteln gewährt wird. Rassismus auf städtischer Ebene ist auf jeden Fall ein ernsthaftes Problem, was leider von vielen nicht wirklich wahrgenommen wird. Also wenn Wohlstand sich auf der einen Seite konzentriert und Armut auf der anderen, wird ein räumliches Abbild der sozialen Strukturen erkennbar. Und die Folge dieses strukturellen Rassismus ist, dass solche statusschwachen und migrantisch geprägten Viertel als Problemecken oder als Problemviertel wahrgenommen werden. Weitere Begleiterscheinungen wie etwa ein schwacher Arbeitsmarkt oder generell die Produktion eines schlechten Images, ein geringes Angebot oder zum Beispiel auch der Mangel an Sauberkeit sorgen für sozialen Ausschluss. Und diese strukturelle Benachteiligung marginalisierter Gruppen führt zu der Bildung von Parallelgesellschaften. Diese Art von städtischer Segregation im Kennedy-Viertel ist schon recht deutlich. Es handelt sich hier um eine randstädtische Großsiedlung, die gesamtstädtisch nur wenig integriert ist, was zum sozialen Ausschluss führt. Nun stellt sich aber die Frage, ob dieser Ausschluss negativ bewertet werden sollte. Denn scheinbar ist es ja nun mal so, dass viele Menschen sich dort unsicher fühlen. Und es ist auch schade, dass der positive Wandel kaum thematisiert wird. Aber zu Beginn des Diskurses haben wir ja gemerkt, dass gerade das Sicherheitsgefühl etwas Subjektives ist, was es bei jedem unterschiedlich ist, oder nicht? Dazu würde ich gern was sagen. Ich finde, ab dem Punkt ist die Selbstreflexion des Einzelnen notwendig. Jeder sollte sich die Frage stellen, wieso er so vom Kennedy-Viertel denkt, wie er oder sie es nun mal tut. Häufig ist es so, dass nicht mal die subjektiv betrachteten Sachverhalte zum Thema Armut und Kriminalität für den schlechten Ruf eines ganzen Ortes sorgen, sondern einfach nur die kollektiv geteilten Meinungen, die sich innerhalb der Gesellschaft verbreiten, es tun. Ich kenne viele Leute, die das Kennedy-Viertel als den schlimmsten Ort auf Erden darstellen. Wenn man sie aber fragt, wieso es denn so ist, zögern viele. Und es kommt entweder kein legitimer Grund oder eine Antwort wie, ich zitiere jetzt, die Leute sind asozial. Das Thema Kriminalität ist natürlich im Gebiet nicht auszublenden, doch die Ursache dafür sind einfach schlechte soziale und wirtschaftliche Verhältnisse und nicht die Herkunft. Das ist tatsächlich so, nur leider gibt es dennoch viele Menschen, die Straftaten mit der Herkunft begründen. Und genau das ist der Punkt. Die Kriminalisierung migrantisch geprägter Orte ist eine tief verwurzelte rassistische Praxis. Wir wissen, die Kriminalitätsrate ist gesunken, daher auch der erwähnte positive Wandel. Doch der wird von allen ausgeblendet. Die Einordnung als Angstraum hängt also unabhängig von den Kriminalitätsraten auch von einer anderen Kategorie ab und Das wäre in dem Fall der Rassismus. Wie schneidet das Kennedy-Viertel bezüglich der Kriminalität denn im Vergleich mit anderen Stadtteilen ab, die einen geringeren Migrationsanteil aufweisen? In einem NWZ-Artikel aus dem Jahre 2010 wird der positive Wandel des Viertels tatsächlich thematisiert. In diesem erwähnt der Polizeisprecher Markus Scharf, dass der Ruf nicht gerechtfertigt ist und im Viertel nicht mehr oder weniger Kriminalität herrscht als in anderen Stadtteilen. Und das bringt uns wieder zum Problem. Was die Menschen beunruhigt, sind letztendlich die Personen. Ganz objektiv werden die Orte kontrolliert. Subjektiv geht es aber um die kontrollierten Personen. Objektiv bedeutet in dem Fall, dass die Orte, an denen sich nicht weiße Menschen aufhalten, als Angstraum bezeichnet werden, wodurch polizeiliche Maßnahmen rechtlich einfacher durchzusetzen sind. Im Kennedy-Viertel befindet sich, wie wir wissen, seit längerem auch eine Polizeistation. Subjektiv gesehen ist dies aber ein gewisser Kreislauf. Denn wo mehr kontrolliert wird, werden logischerweise mehr Straftaten aufgedeckt. Daran denken die meisten Menschen aber leider nicht. Stattdessen wird Kriminalität mit den kulturellen Hintergründen der Person in Verbindung gebracht. Also die Kriminalität wird hier ethnisiert. Es wird kaum noch nach den Gründen oder Ursachen für Straftaten geschaut, sondern danach beurteilt, woher die TäterInnen kommen. Und diese Ethnisierung von Kriminalität gibt keinerlei Antwort darauf, wie das Problem gelöst werden kann. Stattdessen verschiebt sich der Diskurs zum Nachteil derer, die schon schwierige Lebensbedingungen haben. Das hast du super auf den Punkt gebracht. Danke dir, Diana. Ich danke auch dir, Torben, und dir, Julia. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao.